Übung 11. Wir singen einen Kanon. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sein auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sein auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen.